Weihnachten ist das Fest der Liebe, so sagt man. Aber manchmal gibt es zu Weihnachten auch Stress und Konflikte. Hören Sie den Dialog. Zwei Personen schmücken den Weihnachtsbaum. Achten Sie beim Hören auf Informationen zu diesen Fragen. An welchem Tag schmücken die beiden Personen den Baum? Welche Kerzen wollte der Mann gerne haben? Wie sieht der Kompromiss für das nächste Jahr aus? Tobi, wollen wir zusammen den Weihnachtsbaum schmücken? Jetzt? Ich wollte gerade das Skirennen im Fernsehen ansehen. Ja, aber morgen ist doch schon der 24. Na gut, okay. Dann hilf mir bitte, den Baum hereinzutragen. Und jetzt den Baum gleich in den Weihnachtsbaumständer. Nee, so nicht. Der steht ja total schief. So? Nee, mehr nach links. Sonst sieht das wirklich nicht gut aus. Ist das gut so? Wieder mehr nach rechts. Oh, okay. Hier, da sind die Kerzen. Was? Wieder rote Kerzen? Wir haben doch gesagt, dieses Jahr nehmen wir weiße. Mir gefallen aber die roten besser. Das war bei uns zu Hause immer so. So kannst du doch die Kerzen nicht auf den Ast stecken. Wenn wir die dort anzünden, dann brennt ja der ganze Baum. Und was machst du? Die Weihnachtskugeln und die Süßigkeiten müssen doch auch noch an den Baum. Die dürfen nicht über einer Kerze hängen. Weißt du was? Schmück doch deinen Baum alleine. Ich sehe jetzt fern. Tobi, Entschuldigung. Jedes Jahr ist es das Gleiche. Ich bin in der Zeit vor Weihnachten einfach zu gestresst. Na gut, ich habe eine Idee. Nächstes Jahr feiern wir ohne Baum. Das Geld, das wir dadurch sparen, geben wir lieber einer Organisation für Kinder ohne Eltern. Was meinst du dazu? Gute Idee. Dann haben wir endlich mal ein Weihnachten ohne Streit.